Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über Saints Row. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den einzigen Menschen eingeladen, der von Saints Row so viel versteht wie ich von Quantenphysik. Und zwar den Markus. Hey Markus. Hallo. Falls ihr euch fragt, wie zur Hölle kommt ihr auf Saints Row? Naja, ich habe mir in meiner wunderbaren Voraussicht eine Liste gemacht mit Videospielthemen. Das sind so ca. 150 Stück an der Zahl. Und habe sie vorher irgendwie skribbelt aufgeschrieben, halt in irgendein Buch rein und fertig. Und dann habe ich den Markus gefragt, hey Markus, ich habe 3 Spalten, sag mal eine Spalte und sag mir mal eine Zahl der Spalte. Markus hat dann gesagt, Spalte 3, die und die Zahl. Dann habe ich nachgeschaut, Saints Row. Dann haben wir uns entschieden, okay, wir machen einen Podcast über Saints Row. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde die ganzen mal nummeriert auflisten, mal richtig schön nummeriert auflisten, schön aufschreiben. Und danach werde ich ihn fragen, such dir Random Number Generator aus und sag mir bitte eine Zahl. Die Zahl, die er genannt hat, war 92. 92 war Saints Row. Das heißt also, willkommen zu Stefan redet, Markus hört zu und gibt vielleicht 1-2 Kommentare ab. Hast du jemals eins der Saints Row Spiele gespielt oder weißt du überhaupt, was das für Spiele sind? Ich weiß, was Saints Row ist, weil ich habe eine Demo mal gespielt. Ich weiß nicht mehr von welchem Teil, ich weiß nur, dass ich ein Präsident bin. Das ist Teil 4 gewesen. Genau. Du hast Teil 4 gespielt. Warum hast du das überhaupt gespielt? Ich dachte, du magst keine Open-World-Action-Spiele. Ja, aber es gab irgendwie auf Steam, konnte man es gratis für ein Wochenende spielen und nach 2 Stunden hatte ich genug. Okay, ich verstehe. Für Leute, die Saints Row nicht kennen, Saints Row ist eine Open-World-Action-Spielereihe. Die ersten 3 Teile wurden vom Spieleentwickler Volatin entwickelt und von THQ gepublished und seither... Und seitdem sind die Spiele, seit Teil 4 sind die Spiele bei Deep Silver unter dem Publisher. Namensgeber sind die Third Street Saints. Das ist auch, die werden auch nur die Saints genannt oder auf Deutsch auch die Heiligen. Das sind eine Verbrecherorganisation, wo man jedes Mal deren Anführer spielt. Also nicht eigentlich im ersten Teil eigentlich nicht so ganz, aber auf jeden Fall halt. Man spielt halt einen Anführer. Die Spiele, der erste Teil der Reihe, erschien übrigens am 1. September 2006, wurde instant bei uns indiziert. oder besser gesagt, nur in einer fürchterlich geschnittenen Fassung. Kam das Ding bei uns raus, wo mehrere tausend Missionen einfach rausgeschnitten wurden, weil der Gewaltgrad ja so hoch war für 2006. Oh nein! Und das Spiel ähnelt sehr stark GTA. So sehr stark, GTA, dass man sich schon gefragt hat, das ist schon eine dreiste Kopie. Von GTA hast du auch wenig gespielt, glaube ich, oder? GTA 1, 2, 3. Aha. Das andere, was eigentlich noch zu 3 gehört, aber glaube ich ein DLC oder eine Erweiterung war. Teil 3 hatte wieder... das war ein eigenes Spiel. Das war ein eigenes Spiel, ja. Teil 4 und den 5. habe ich dann online gespielt. Du hast den 5. online gespielt, es tut mir leid. Ja, ich habe die Story mal angefangen und habe sie dann verbittert aufgegeben, weil es mir einfach zu langwierig war. Ja, ich hab auch nie so das Gefühl gehabt, dass du so der Fan bist von solchen GTA-Games tatsächlich. Ich hatte immer so dieses Gefühl, du magst solche Games nicht, ich glaube, wo man Verbrecher spielt eigentlich, oder? Ganz im Gegenteil, ich mag Spiele, wo ich Verbrecher spiele. Aber ich mag keine Spiele, wo mir die Story so wie ein Kaugummi langgezogen wird und ich mich mit sinnloser Gewalt, die nichts zur Story beiträgt, erstmal durchprügeln muss, um zur Story zu kommen. Ja, gut, okay, da kann man sich jetzt tatsächlich streiten. Gut, okay, die GTA-Spiele waren ja sehr beliebt für ihre riesengroßen offenen Welten und die Sachen, die man da halt tun konnte. Nicht für die Story bekannt. Ja. Der dritte auf jeden Fall nicht, nein. Vice City... Welcher mir gefallen hat, war Vice City, weil er echt eine gute Story hatte, wo du, wenn du mochtest, die Quests auch sehr schnell nacheinander machen konntest. Ja, das stimmt allerdings. Den habe ich letztes Jahr in der Definitive Edition nochmal durchgespielt. Ja, ich habe mir die Definitive Edition gekauft. Und ja, sie ist okay für das, was sie ist. Fertig. Also für das, was es sein wollte, ist er absolut völlig in Ordnung. Da habe ich tatsächlich GTA Vice City nochmal durchgespielt. Und ja, Vice City ist tatsächlich, es holds up, ja. Es ist immer noch gut. Die Saints Row Reihe, allerdings, da ist es ein bisschen anders. Ich habe nämlich dank der Xbox endlich die Möglichkeit, das Spiel gab es nur für die Xbox 360, den ersten Teil, habe ich endlich mal die Möglichkeit gehabt, die ungeschnittene Fassung dieses Spiels zu spielen. Weil wenn man auf der Xbox hast du nämlich noch die Möglichkeit, wenn du die Region deiner Xbox änderst, kannst du dir Spiele, die indiziert sind, in dem Store kaufen. Yay! Das habe ich mir für sage und schreibe 1,25 Euro damals Saints Row 1 gekauft für die Xbox und hab's mal angefangen und hab's einfach mal gemisst, weil ich mal spielen wollte, weil ich habe alle Teile tatsächlich danach gespielt, nur halt nie Teil 1. Der erste ist sehr, sehr stark influenced bei GTA. Das merkst du tatsächlich, wie die Handlung aufgebaut ist, wie die Stadt aufgebaut ist. Es spielt in der Großstadt Stillwater. Du schlüpfst in die Rolle eines selbst kreierten Charakters, den du dir am Anfang selber zusammenstellen kannst. In der Anfangsszene du wirst von Anfangsszene von dem Anführer der Street Saints gerettet. Der erklärt dir, dass die Stadt in drei Gangs umkämpft ist. Und du halt sozusagen, der Spieler schließt sich den Saints an und hat nun selbst zu entscheiden, welche der anderen rivalisierenden Gangs er zuerst aus Stillwater vertreiben will. Im Prinzip geht es darum, du möchtest gern im ersten Teil einfach nur die Stadt an dich reißen. Das ist das Einzige, was du machst. Da machst du unglaublich dämliche Missionen, wie zum Beispiel Prostituierte irgendwo hinfahren. dich mit Leuten prügeln und halt so typische, komplett bescheuerte, komplett langwierige Missionen. Die Story dahinter ist ganz nett präsentiert. Die Zwischensequenzen, das Spiel ist nicht sonderlich gut gealtert, es ist echt hässlich. Die Zwischensequenzen sind ganz nett gemacht. Kann man echt lassen. Es nimmt sich sehr ernst. Für das, wenn es eigentlich komplett bekloppt sein könnte, nimmt es sich ehrlich gesagt ein bisschen zu ernst. Also der erste Teil noch. Die Story ist relativ meh. Das Ende von dem Ding, Spoiler by the way, das Ende von dem Ding ist, dein Charakter stirbt. Dein Charakter. Interessant. Explodiert auf dem Schiff, fertig. Bam, das war's. Yay. Und dann ist es. Dann beginnt tatsächlich der zweite Teil der Reihe. Der erste, wie gesagt, ist sehr stark noch an GTA angegrenzt. Der ist halt. Die Nebenmissionen sind so. Naja. Das Problem ist halt, du hast dieses Problem gehabt im Spiel. Du musst sehr viele Nebenmissionen machen, damit du die weitere Story-Mission freischalten kannst. Das heißt, du bist tatsächlich gezwungen, ein bisschen zu grinden. Also diese Mission runter zu grinden und damit du verschiedene Turfs einnimmst, also verschiedene Gegenden der Stadt, damit du das Spiel weiterspielen kannst. Es ist ein bisschen anstrengend, aber die Zwischensequenzen fand ich halt geil, weil die halt wirklich gut gespielt sind. Du hast wirklich gute englische Sprecher dabei gehabt. Es gibt keine deutschen Sprecher in dem Spiel, es gibt nur englische Sprecher, Gott sei Dank. Es ist tatsächlich sehr gut gemacht. Es ist ein bisschen auf, hey, zu cool gemacht, dieses typische Gangster-Gedöns. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz nett. Ich finde, für die 1,25 Euro, die ich da gezahlt habe, kann man sich tatsächlich mal angucken. Eine Stunde spielen und dann sagen, ja, jetzt weiß ich ja genau, warum ich den ersten die gespielt habe und der auch nur für Xbox erschienen ist. dann gab es 2008 die Fortsetzung, Saints Row 2. Ist weltweit im Handel erschienen, am 17. Oktober 2008. Ausgeschlossen davon war Deutschland. In Deutschland erschien das Spiel in einer stark zensierten Fassung am 28. November 2008 für die PlayStation 3, Xbox 360 und nachfolgend erschien die PC-Version am 23. Januar 2009. Die Version in der Cut-Version und in der Uncut-Version habe ich beide gespielt. Die Cut-Version ist fürchterlich. Also absolut fürchterlich. Jegliche Variante von Blut ist rausgeschnitten worden. Du hast viele Szenen, die tatsächlich wichtig sind und die tatsächlich auch spannend sind, weil es ist echt okay erzählt, von den Zwischensequenzen her, sind sehr seltsam gecuttet, wenn es um Gewalt geht. Es ist unglaublich fürchterlich. Ich habe da noch irgendwann mal die Uncut-Fassung gespielt auf der PlayStation 3. Es sah schon damals nicht gut aus. Es sieht heute auch nicht gut aus. Und ansonsten geht es eigentlich genauso wiederum in Teil 2 ist es so, dein Charakter, den du wieder selber bauen kannst, wacht im Krankenhaus, im Gefängnis des Krankenhauses auf und im Prinzip geht es dann direkt weiter mit Teil 2. Das Ganze ist ein bisschen bekloppter, es wird ein bisschen bescheuerter, die haben schon gemerkt, die haben ein bisschen mehr Spaß mit den Nebensequenzen und mit den Nebenjobs, die du machen kannst. Du musst zwar wieder verschiedene Gangs, die jetzt neu aufgetaucht sind, musst du jetzt vertreiben. Aus derselben halt ein bisschen umgebauten Stadt. Aber die haben sich so gedacht, wir machen so ein bisschen mehr Humor mit rein. Haben sie ganz gut hingekriegt, finde ich, vom zweiten Teil. Das Spiel findet in einer offenen Welt statt. Das heißt, der Spieler kann sich frei auf die Karte bewegen und praktisch tun und lassen, was ihm gefällt. Saints Row 2 ist sehr gewalttätig und moralisch teilweise fragwürdig, da es zum Beispiel das Töten von unschuldigen Passanten belohnt. Jedoch ist es auch gespickt mit schwarzem Humor und nimmt sich selbst nie sehr ernst. Das ist das Schöne an dem Ding. Die haben tatsächlich nach Teil 1 gemerkt, oh, wir sind ein bisschen zu sehr wie GTA. Machen wir ein bisschen Humor mit rein, warum nicht? Wie im Konkurrenzprodukt GTA 4 stehen neben diversen Landfahrzeugen auch Helikopter und Boote zur Verfügung. Kannst natürlich auch wieder GTA-typisch durch die Gegend fahren, fliegen und so weiter. Und die kann man sich so durch die Spielewelt begeben. In der deutschen Version wurden mehrere Missionen und das Blut sowie Cutscenes stark geschnitten. Wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, Katastrophe, fürchterlich. Die Bundesruhestelle für Jugendgefährdende in den Medien oder auch die Spaßverderber, wie ich sie gerne nenne, stellte eine strafrechtliche Relevanz bei der ungeschnittenen Fassung fest und indizierte das Spiel auf Liste B. Die im Link-Schnittberichte beschriebenen Aktivierungseinschränkungen sind nicht mehr zutreffend. Die deutsche Version ist geschnitten. Die RAW-Version, Rest of the World, nicht. Die RAW-Version kann in Deutschland nicht über Steam erworben werden. Eine vorhandene bzw. von Dritten Lizenz übertragene lässt sich allerdings Probleme auf einem Account ohne Einschränkung aktivieren. Das heißt, wenn du das Spiel im Ausland bestellst, kannst du es spielen. Oder auf Good Old Games gab es das Spiel mal umsonst, die Uncut-Fassung. Und dann kriegst du nur die Uncut-Dinger, nie die geschnittenen. Good Old Games hat einen Haufen Uncut-Games drin. Die haben auch, was haben sie neulich verkauft? Letztes Jahr für 3 Euro. Sleeping Dogs Definitive Edition mit allen DLCs, die bei uns in Deutschland hier erschienen sind. In der Uncut-Fassung. Wenn du es ungeschnitten spielen willst, dann einfach. Wenn du es ungeschnitten willst, gehst du Good Old Games. Ohne Scheiß. Sind auch davon frei von DRM, das heißt, du kannst die Spiele auch runterladen. Die haben einen eigenen Launcher, ist ganz gut gemacht. Ich mag Good Old Games. Shoutout to Good Old Games. Yay. Kriegt man auch einen Haufen Games auch wieder ziemlich günstig. Da gibt's auch im zweiten Teil, hat's schon angefangen mit diesen bescheuerten Nebenmissionen, wie zum Beispiel mit einem Gülletransporter durch die Gegend fahren und auf Häuser sprühen, damit deren Wert sinkt. Oder du musst, du rennst in Verkehr rein, die dich dann umfahren, durch die Gegend schleudern, damit du Geld kassierst. Und es ist halt komplett bescheuert. Und da sind sehr wichtige Figuren dabei. In dem ersten Teil, oder ich glaube, im ersten Teil war auch schon da, auch Johnny Gat. Das ist eine der wichtigsten Figuren im kompletten Game. Und also in der kompletten Reihe. Der ist auch einer der beliebtesten Figuren im kompletten Game, weil der einfach nur so ein typischer Gangster ist, aber er ist eine coole Sau. Er ist einfach ein cooler Typ. Und das ist im Prinzip dein bester Kumpel. Der rennt halt mit dir rum. Im ersten Teil hat dein Held keine Stimme. Im zweiten Teil kannst du ihm eine Stimme auswählen aus verschiedenen Leuten und er kann tatsächlich auch mal was sagen. Wobei die das mittlerweile tatsächlich, also das, wo die das tatsächlich auf die Schippe nehmen und sich tatsächlich darüber lustig machen, dass du endlich mal was sagst. Okay. Das ist eigentlich ziemlich cool. Der dritte Teil der Reihe schien dann am 15. November 2011 in Amerika und am 18. November in Europa. Die deutsche Version ist mal wieder geschnitten. Die Handlung ist im Jahre 2011 angesiedelt und handelt vom erneuten Aufstieg der Saints in einer neuen Stadt. Es gibt viele Haupt- und Nebenmissionen sowie zusätzliche Aufträge. Das ist auch der erste Teil, den ich komplett durchgespielt habe. Weil Open World und jede Menge Shit machen, das ist genau meins, was ich am liebsten mache. Einfach nur random irgendwelchen Stuff machen. Ich habe da echt Spaß mit gehabt mit dem Teil. Nach dem Aufstieg in Stillwater und der Übernahme Ultors sind die Third Saints zu Ikonen der Popkultur geworden. Johnny Gat, Wackelpuppen in jeder Kasse, riesige Plakate von zwei anderen Figuren namens Shandy und Pierce verziehen das Stadtbild der Stadt Stillwater und Steelport. Im Prinzip nehmen die sich damit überhaupt nicht mehr ernst, was sie jetzt sagen, jetzt sind sie Pop-Ikonen, dass es absolut völlig okay ist, wenn die Banken ausrauben und dass es schon erwartet wird von denen. In der ersten Mission im Teil 3 zum Beispiel raubst du eine Bank aus, trägst im Prinzip ihr fahrt einen dicken, fetten Tresor aus einer Bank raus mit einem Hubschrauber. Und du hörst im Hintergrund den Polizisten, der dazu sagt, ist einfach nur gelangweilt, sagen, hey, könnt ihr bitte aufhören? Könnte mein Sohn bitte ein Autogramm von Shandy kriegen? Danke. Während du da durch die Gegend rennst und die SWAT-Teams im Prinzip niederballerst. Es ist komplett wahnsinnig. In dem Teil ist es dann auch so, dass Johnny stirbt bei einem Schusswechsel zwischen Soldaten eines Syndikats und den Saints. Wird der Eindruck von Johnnys Tod erweckt. Richtig. Der Spieler, Pierce und Shandy, beginnen nun die Stadt des Syndikats Steelport auseinanderzunehmen und jedes einzelne Mitglied der drei Banden zur Strecke zu bringen. Ein vollkommen überdrehter, bunter und wahnwitziger Rachefeldzug beginnt. Du machst wirklich einen komplett wahnsinnigen Rachefeldzug. Morgenstern, also eine der Gruppen, und die Deckers erledigt sind und Philip Lorraine von einer gigantischen Kugel zerquetscht wird, wird die STAG-Initiative, eine futuristische militärische Organisation, auf die enorme Brutalität in Steelport aufmerksam. Das ist halt, es ist komplett wahnsinnig einfach nur. Du musst halt, bringst den Obertypen um mit einer gigantischen Kugel zum Beispiel. Das ist halt komplett einfach nur irre. Es ist wirklich gut gemacht. In dem Sinne ist es einfach nur sinnloser Spaß. Deswegen habe ich es auch gern gespielt, weil es dumm war und weil es spaßig war. Und das habe ich halt, ja. Und das habe ich halt so halt durchgespielt. Ich fand's gut. Es hat Spaß gemacht. Das Spiel hatte mehrere, seltsamerweise mehrere Gastauftritte. Wie zum Beispiel Hulk Hogan. Ja. Oder. Warum auch immer. Oder Burt Reynolds, der da der Bürgermeister war, der Stadt. Warum auch immer. Danach gab es Saints Row 4, was ich überhaupt nicht mehr ernst genommen hat. Das war auch der Teil, den du ein bisschen angespielt hast. Auf Bestreben des THQ-Präsidenten wandelte Molotin Mitte 2012 die bereits weit geschrittenen Arbeiten an dem alleinstehenden Entwicklung Enter the Dominatrix zu Saints Row. Eine vollwertige Erweiterung auch nicht schlecht. Ansonsten, Saints Row 4 ist kompletter Wahnsinn. Das Spiel führt die Handlung des Vorgängers Saints Row the Third fort. Der Spielercharakter Kopf der Third Street Saints wurde zwischenzeitlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Als neues Staatsoberhaupt muss er der Nation im Verlauf des Spiels gegen eine Alien-Invasion verteidigen. Weil die haben die komplette Stadt von dem Ding haben sie genommen, ne? Und haben im Prinzip, die haben wirklich alles kaputt gemacht. Die haben die komplette Erde zerstört, du bist in einer Simulation drin, du hast Superkräfte, du kannst Leute mit einem dicken Dildo verhauen, du kannst Leute mit einer Dubstep-Gun umbringen, das kannst du schon im dritten Teil machen. Auch den Dildo gab es im dritten Teil, das war so ein Promotion-Item, das war völlig irre. So ein Dildo, riesengroßen 2-Meter-Dildo an einem Stock dran. Völlig wahnsinnig. Und die Story im vierten ist halt einfach nur Aliens überfallen die Erde. Du besiegst die Aliens, indem du deren Simulation durchspielst, warum auch immer. Es ist völlig wahnsinnig, völlig irre. Und ich finde tatsächlich der beste Teil der Reihe. Weil er sich... Echt? überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Weil er sich tatsächlich überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Es ist super. Es ist halt wirklich, also das Konzept, einige Konzepte und Inhalte von Saints Row 4 waren ursprünglich als alleinstehende Erweiterung Enter the Dominatrix für den Vorgänger Saints Row the Third kompliziert. Das wurde dann aber in ein vollständiges Spiel umgewandelt. Und so hat man sich dann gedacht, hey, wir machen ein völlig bescheuertes Spiel. Anders als die Vorgängertitel erschien das Spiel in Deutschland ungeschnitten. Yay! Allerdings wollte die USK anfänglich ohne umfangreiche Anpassungen keine Freigabe erteilen. Wodurch eine Indizierung durch die Spielverderber möglich gewesen wäre. Nach Einspruch des Publishers Deep Silver und einer erneuten Prüfung erhielt das Spiel schließlich doch eine Altersfreigabe ab 18. Ich meine, man macht genau das, was man im Vorgänger macht, nur ist es witziger. Ich verstehe einer dieser Spielverderber. Egal. Ja, es war relativ... haben sie relativ positiv aufgenommen. War ganz cool gemacht. Also ich hatte Spaß mit dem Teil. Ich habe ihn gern gespielt. Ich habe ihn auch gern durchgespielt. Ich fand den völlig irre. Dann gab es noch... Irre war er auf jeden Fall. Du hast ja auch den Anfang gespielt, wo du auch als... Ich habe den Anfang gespielt und ich habe nur irgendwann kopfschüttelnd aufgehört und dachte mir, nein. Wieso? Nein. Warum hast du das nicht weitergespielt? Das wäre doch genau was für dich gewesen. Komplett bescheuert. Wieso wäre das was für mich gewesen? Wo ist die Geschichte? Ich bin ein Story-Gamer. Ich bin da rein und dachte mir, ich bin Präsident. Ja. Aliens. Okay, es fängt cool an. Und auf einmal stehe ich da in einer Welt, in der es nur noch um eins geht. Sinnlose Gewalt, möglichst viel Randale anstellen und von der Geschichte war 2 Stunden lang nichts mehr zu spüren. Ich konnte einfach überall rumfliegen sogar am Anfang. Ja, stimmt. Was ich total strange fand. Und von Aliens keine Spur und ich habe sinnlos irgendwelche komischen Passanten verprügeln sollen. Oder Randale anstellen oder Fensterscheiben einwerfen, Häuser demolieren. Ohne Sinn und Verstand. Ja. Das hat mich so ein bisschen dann davon abgebracht. Ich habe dann den Kopf geschüttelt und mir gedacht, nein, 2 Stunden und keine Geschichte, aus. Alles klar, war halt einfach nichts für dich. Kann ich komplett verstehen. Ich fand's. Ja, es ist halt, wie du sagtest, Open World und du darfst machen, was du willst. Es ist zwar, die Story begleitet dieses, du darfst machen, was du willst, aber im Vordergrund hatte ich das Gefühl, es ist, mach, was du möchtest. Ja, schon. Das ist im Vordergrund und nichts für mich als jemand, der erst die Geschichte erleben will und dann, wenn ich Bock habe, noch alles andere machen. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, wie gesagt, ich hatte halt mega Spaß mit dem Ding. Weil es ist genau das, was ich gerne mache. Open World. Und das Erste, was ich unter Open World mache, ist folgendes. Story ignorieren, Nebenscheiß machen. Jedes verdammte Mal. Dann gab es noch Saints Row Get Out of Hell. Das war so eine Standalone-Erweiterung von Saints Row. Da bist du im Prinzip in der Hölle. Und musst als in der Rolle von Johnny Gat und oder einer anderen Figur namens Kinsey Kensington und musst halt ja den Anführer der Saints retten, der in die Hölle gesaugt wurde. Und du triffst halt ältere Leute wieder. Du triffst unter anderem auch William Shakespeare. Warum auch immer. Es ist völlig bescheuert, völlig irre, völlig überzogen. Leider auch nicht der beste Teil der Reihe. Und danach wurde es auch ziemlich still. Aber das erschien im Januar 2015. Danach wurde es auch ziemlich still. Bis letztes Jahr Saints Row 5 angekündigt wurde. Und zwar, das neue Saints Row geht wieder zurück zum Anfang der Saints Row-Reihe. Also so 2.1.2 rum. Wird ein komplettes Remake und die Leute hassen es. weil es genau das macht, weil es wieder zu den Anfang zurückgeht. Genau deswegen hassen es die Leute. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, sieht ganz nett aus, Open World Cost. Wenn ich es in die Finger kriege, spiele ich es vermutlich, fertig. Ja. Das ist halt, wenn du solche Spiele überhaupt nicht, also nicht lange spielst, wie zum Beispiel die GTA-Spiele oder so, was wäre denn dir da so lieber, wenn es sowas nochmal geben, also wenn du, was würde dich dazu bringen, so eine Art Spiel zu spielen, Markus? Du meinst Saints Row, GTA, insgesamt irgendwie richtig. Die Richtung. Richtig, genau. Was würde dich dazu bringen, so ein Spiel tatsächlich komplett durchzuspielen? Naja, Vice City habe ich komplett durchgespielt, weil halt die Story, wenn ich sie verfolgen wollte, kurz aneinander geheftet war. Also kurz im Sinne von, ich muss nicht 30 Minuten durch die, wirklich Echtzeit 30 Minuten durch die Gegend schippern, bis mal wieder irgendwas passiert. Also eigentlich habe ich immer meine Frage selber beantwortet. Im Prinzip müsste es nochmal sein wie Mafia. Richtig. Ist mir gerade so eingefallen, so, ja, Mafia, na klar. Es ist ja eigentlich, ist, Mafia ist ja auch nur so, war ja so im Prinzip so ein Richtig, GTA-Konkurrent. stimmt, jetzt wo du sagst, es war das Ideale für mich. Ja. Jede Story-Mission hatte was Unvergleichliches, selbst in Mafia 3, wo du stellenweise für die Stories nur irgendwelche Lager ausgeräumt hast, gegnerische Unterschlüpfe bekämpft, aber es war eine schöne, witzige Geschichte dabei. Und wenn du mal so einen Boxenstopp, sag ich mal, beim Pfarrer gemacht hast, hast du wieder eine nette Geschichte erzählt bekommen. Ja, das stimmt. Und wenn dir mal langweilig war oder du dachtest, boah, jetzt geht's mir aber ein bisschen zu schnell, ach, da ist eine Lagerhalle, gehen wir mal rein. Kloppen die nieder, machen wir die Story weiter. Ja. Du hattest auf den ganzen Fahrtstrecken nie das Gefühl, ich sitze 30 Minuten im Auto und muss straight ahead durchfahren. Hattest du, finde ich, aber auch in den ganzen anderen Spielen auch nicht. Das hatte ich aber tatsächlich in Mafia 3, um das ganz kurz anzurechnen. Da sind die Wege echt ewig lang. Also GTA kannst du es abkürzen. ich hatte das in GTA 5. Ich bin aber, man muss dazu sagen, ich bin generell ein geiziger Mensch, auch in Spielen. Du bist nicht mit dem Ich Taxi sehe gefahren? es nicht ein, mit einem Taxi zu fahren zu einer Story-Mission. Nur weil diese blöden Leute vom Quest-Design sich einbilden, World of Warcraft-Moves zu machen. Du musst einmal um den ganzen Planeten rum, um die Quest anzunehmen, wieder zurück, um sie zu aktivieren und dann nochmal in die entgegengesetzte Richtung zurück, um sie zu beginnen. Ja, ich könnte auch viermal mit dem Taxi fahren, aber ich habe es auf Konsole geliehen gehabt und da waren die Ladezeiten halt pervers lang. Ja, bei GTA 5 war die Ladezeit pervers lang bestimmt, Und aber darum auch habe nur ich es am Anfang. dann letztendlich online auf dem PC gespielt, als ich es geschenkt gekriegt habe. Ja, von Epic Games, dass sie es damals geschenkt Und haben. dann war es in Ordnung, weil da konnte ich die Taxis benutzen, weil mich meine Leute mit Geld zugebombt haben und gesagt haben, bitte hier, nimm ein Taxi. Fand ich in Ordnung, gut. Und die Ladezeiten waren nicht so abartig lang. Ja, okay, gut. Also, wir legen fest, solche Open Worlds, Gangster-Dinger sind nichts für dich, außer sie sind Mafia und haben eigentlich, da liegt eigentlich die Geschichte mehr im Vordergrund als das Ja. sinnlose Nebenher-Gameplay. Ich verstehe, alles klar. Wunderbar. Für sinnlos nebenher habe ich Skyrim. Das ist auch wieder wahr. Ja, das macht auch, das, ja, da kann ich nichts dazu sagen. Skyrim ist auch großartig. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Unser kleiner Ausflug in Stefan redet sich den Mund fusselig, während Markus nickend davor sitzt oder irgendwie in die Luft starrt. Ich mir eher gedacht habe, wo kriege ich heute noch die Motivation her, nach dem Cast zocken zu wollen? Weil sonst gehe ich ja raus und habe gesagt, boah, heute will ich dieses und dieses Spiel spielen. Heute denke ich mir, Gott sei Dank habe ich Disco Elysium. Wow. Okay, gut. Also legen wir fest, solche Spiele sind absolut nichts für Markus. Und tja, sowas kann halt passieren, wenn man aus einer Liste die falsche Nummer zieht. Zweimal. Ich danke Ja, euch trotz aber. dessen, dass du die Liste geändert hast, ist dieses Spiel schon wieder gekommen. Richtig. Ich danke euch aber dennoch allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer dabei warst, auch wenn du heute nicht sonderlich viel gesagt hast. Immer wieder gerne. Und damit sage ich, macht, was immer ihr wollt. Aber lasst euch bloß nicht indizieren.